Abschnitt 69 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Menschenliebe. In bleicher Demut bist du auferstanden. Um deine Lippen zuckt ein stummes Sehnen. Ich will und muss, ich hasse deine Schwächen und deine Tränen, deine Menschentränen. Du, schreite stolz, er hat dich nicht verstanden, der Pöbel, der dich durch die Gassen stieß. Du, schreite stolz, ich habe dich verstanden. Im Hafen meiner Seele sah ich landen die Flammenbotschaft aus dem Paradies. Und doch, ich hasse deine Schwächen und deine Tränen, deine Menschentränen. Sieh, deine Augen scheinen mich zu höhnen. Will ich ein Wort aus meinem Reiche sprechen? Und wenn sich auch die beiden Pilger fanden, sieh, ihre Seelen konnten sich nicht einen. In bleicher Demut bist du auferstanden. Ende von Menschenliebe.